Kapitel 4. In diesem Sommer ändere ich die Perspektive. Vincent hatte sich so sehr auf einen ruhigen, entspannten Sommer gefreut. Die Ruhe vor dem Sturm, bevor er ab übernächster Woche seinen Job bei der Polizei anfangen würde. Mit Adam hatte er aber nicht gerechnet. Dieser nervtötende, grummelige, lustlose, gut aussehende Mann, mit dem Vincent sich die Hütte teilen musste. Vincent war froh, nach ihrer Aussprache im Wald das Kriegsbeil endlich begraben zu haben, zumindest vorerst. Er schätzte nichts an einem Menschen mehr, wie wenn man in der Lage war, sich aufrichtig zu entschuldigen, und Adam hatte das gemacht. Trotz allem standen für Vincent immer noch einige Fragen offen. Wieso hatte er so extrem reagiert, als er ihn beim Tabletteneinnehmen gesehen hatte? Vincent war nicht stolz darauf, aber als Adam eines Abends gerade in der Dusche gewesen war, hatte er sich die Tabletten, die Adam in der kleinen Tasche in seinem Rucksack aufbewahrte, mal genauer angesehen und gegoogelt. Es waren recht harmlose Schmerztabletten. Wieso Adam sich also verhalten hatte, als würde er hier am helllichten Tag, umgeben von Kindern, irgendwelche Hardcore-Drogen nehmen, erschloss sich Vincent nicht. Naja, vielleicht könnte er ihn irgendwann mal drauf ansprechen. Vincent hatte sich bereits in seinen Schlafsack gekuschelt, lag auf die Seite gedreht und beobachtete Adam, wie er sich gerade bettfertig machte. Es war hochsommerlich heiß, auch nachts, weswegen Adam nur in Unterhose und Top schlief. Adam werkelte vor sich hin, da erlaubte es sich Vincent ausnahmsweise einfach richtig schamlos zu starren. War ja auch irgendwie unfair, dass sein heterosexueller Mitbewohner so aussah. Die muskulösen Arme, voll mit Tattoos, der graumelierte Bart, die breite Brust und dieser gestählte Rücken, der in einen niedlichen Arsch überging. »Ist was?«, fragte Adam. »Erwischt.« Vincent räusperte sich. »Nö, was soll sein?« Adam hob nur eine Augenbraue, erwiderte aber nichts. »Bloß gut«, dachte Vincent, »war ja so schon peinlich genug, dass Adam ihn beim Gaffen erwischte. Eine Ausrede hätte er nicht gehabt.« Adam friemelte sich die Armbanduhr vom Handgelenk und warf sie achtlos auf den Nachtschrank zwischen ihnen. »Kann ich dich was fragen, Adam?« warf Vincent in den Raum, bevor er sich zweimal überlegen konnte. Adam hob alarmiert den Kopf, als hätte er Angst, dass Vincent nun gleich seine tiefsten Geheimnisse erfragen würde. »Hm?« brummte er vorsichtig. »Warum bist du hier, in diesem Camp?« »Was meinst du?« »Na?« Vincent suchte nach den richtigen Worten. »Ich will dir wirklich nicht zu nahe treten, aber die letzten Tage über schien es so, als hättest du nicht wirklich Lust auf all das.« »Ja, ich schätze, da hast du recht«, murmelte Adam, erstaunlich einsichtig. »Warum bist du dann hier?« fragte Vincent sanft. »Wegen den Mädchen. Wegen Charlie und Eileen. Also, versteh mich nicht falsch, ich bin nicht so wie Milan, bin jetzt keiner von diesen Helikoptereltern oder so«, beschwichtigte Adam und Vincent schmunzelte. »Aber mein Job ist, naja, gelinde gesagt, sehr stressig. Ich sehe die beiden kaum. Und Lydia hat gedroht, mir das Sorgerecht zu entziehen, wenn ich mich nicht endlich mal kümmere.« »Lydia ist deine Frau?« »Meine Ex, ja.« Vincent nickte nur. Irgendwie konnte er nicht so richtig traurig darüber sein, dass Adam sich von der Mutter seiner Kinder getrennt hatte. »Also so rein rechtlich sind wir noch verheiratet, aber wir sind schon seit einer Weile getrennt, müssen nur noch den Papierkram erledigen. Und jetzt denkt sie, dass sie mir die Kinder wegnehmen kann.« »Ich denke nicht, dass sie dir die beiden wirklich wegnehmen möchte. Sie will einfach, dass du Verantwortung übernimmst, das verstehe ich schon«, erklärte Vincent. »Aber ich finde auch, dass man das anders klären könnte als mit einer Drohung.« Adam sagte gar nichts, starrte mit einem unlesbaren Gesichtsausdruck an die Decke, und Vincent wünschte sich zumindest 10. Mal in den letzten paar Tagen in Adams Gehirn schauen zu können. »Und jetzt bist du hier.« »Und jetzt bin ich hier.« »Und es gefällt dir wirklich gar nicht?« fragte Vincent, so neutral wie möglich. Er wusste, dass er sich dafür nicht verantwortlich fühlen sollte, aber irgendwie kränkte es ihn zu wissen, dass etwas, was ihm so am Herzen lag, Adam scheinbar so sehr störte. »Ach«, machte Adam und kuschelte sich in seine Kissen. Es war so lange still, dass Vincent schon nicht mehr mit einer Antwort rechnete. »Was ich am ersten Tag meinte, stimmt halt. Ich bin eben lieber alleine. Ich kann mit Lautstärke und anderen Leuten und so nur schwer umgehen. Und da ich auf Arbeit den ganzen Tag mit Menschen zu tun habe, will ich das nicht auch noch in meinem Urlaub.« »Das kann ich verstehen«, meinte Vincent diplomatisch. Das war tatsächlich im Einklang mit dem, was er sowieso über Adam vermutet hatte. Dass er ein Introvertierter in einem Lager voller extrovertierter und lärmender Kinder war. »Weiß nicht, wie du das so gut aushältst«, nuschelte Adam dann. Was meinst du? Adam drehte sich nun ebenfalls auf die Seite und stützte seinen Kopf neugierig in eine Hand. Wie lange machst du das hier schon, das Camp? Vincent überlegte. Also hier am Feluer See sind wir ja erst seit diesem Jahr. Wir wollten eigentlich letztes Jahr schon, aber die Umbauarbeiten wurden durch irgendwelche Polizeiermittlungen aufgehalten. Weiß nicht, ob du davon was gehört hattest. Ein unlesbarer Ausdruck geisterte über Adams markantes Gesicht. Ja, hab ich von gehört, erwiderte er kryptisch, und wenn Vincent weniger empathisch gewesen wäre, hätte er weiter gelöchert. Aber er konnte sehen, dass Adam nicht darüber sprechen wollte. Aber ich betreue Campfreizeiten schon seit bestimmt 10 Jahren, redete er weiter. Adam schnaubte, und Vincent konnte nicht feststellen, ob es anerkennend oder abschätzig sein sollte. »Wie macht man das freiwillig für 10 Jahre? Wie hältst du das aus?« staunte Adam und kicherte vor sich hin. Vincent bemerkte Lachfältchen um Adams dunkle Augen und ermahnte sich, das nicht zu niedlich zu finden. »Ich finde das einfach schön und ich habe einfach gerne Kinder um mich. Dann vergesse ich meine eigenen Sorgen, weißt du? Wenn ich mit den CamperInnen spreche und höre, dass das größte Problem in dem Alter ist, welche Note man in dem Mathe-Test hat oder dass die beste Freundin die gleiche Nagellackfarbe trägt, dann werde ich irgendwie neidisch.« Adam nickte lächelnd. »Ja, da hast du recht.« »Und ich finde es wichtig, dass Kinder Vertrauenspersonen haben, die nicht die Eltern und LehrerInnen sind,« erzählte Vincent weiter. »Wieso?« »LehrerInnen erzählen doch sowieso alles nur an die Eltern weiter, selbst wenn man sie darum bittet, etwas für sich zu behalten,« meinte Vincent grimmig, konnte er sich noch sehr gut an seine eigene Schulzeit erinnern. »Und jeder, der sagt, Eltern wollen nur das Beste für ihr Kind, haben noch nie mit SozialarbeiterInnen gesprochen. Kinder brauchen manchmal Ratschläge von erwachsenen Vertrauenspersonen, die wirklich nur das Wohl des Kindes im Kopf haben, nichts anderes. Und das können eben auch Camp-Coaches sein.« Adam starrte ins Leere. »Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht,« murmelte er kleinlaut. »Neben der Ausbildung war das die perfekte Nebenbeschäftigung. Mal sehen, ob ich das mit dem neuen Job auch hinbekomme.« »Wenn man so motiviert ist wie du, bekommt man das auf jeden Fall hin.« Vincent war sich nicht sicher, ob Adam das als Kompliment gemeint hatte. Er verstand es aber als eins.